schläfst neben mir ein. Ich könnte dich die ganze Nacht betrachten. Sehen, wie du schläfst, hören, wie du atmest, bis wir am Morgen erwachen. Du hast es wieder mal geschafft, mir den Atem zu rauben. Wenn du neben mir liegst, dann kann ich es kaum glauben, dass jemand wie ich so was Schönes wie dich verdient hat. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Es tut so gut, wie du mich liebst. Ich sag's dir viel zu selten, es ist schön, dass es dich gibt. Dein Lachen macht süchtig, fast so, als wär's nicht von dieser Erde. Auch wenn deine Nähe Gift wär, ich würd bei dir sein, solange bis ich sterbe. Dein Verlassen würde Welten zerstören, doch daran will ich nicht denken. Viel zu schön ist es mit dir, wenn wir uns gegenseitig unsere Liebe schenken. Mit Kraft, nimm mir Zweifel von den Augen, erzähl mir 1000 Lügen, ich würd sie dir alle glauben.